mit einer Sendung zum 75. Geburtstag des Komponisten Volker Blumenthaler. Er ist ein immens produktiver Komponist mit einem beachtlichen Oeuvre, dazu ein aktiver Cellist und passionierter Fotograf. Volker Blumenthaler, seit langem zu Hause in Nürnberg und einer der großen Namen auch unter den fränkischen Komponisten neuer Musik, feierte Anfang Januar seinen 75. Geburtstag. Am 2. Januar 1951 kam er in Mannheim zur Welt. Die Frage eines Lehrers am Gymnasium gab die Initialzündung für seine Musikerlaufbahn. Ist da jemand, der Cello spielen will? Blumenthaler studierte Violoncello in Mannheim, Düsseldorf und Köln. 1982 war er Stipendiat der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom. 1992 wurde Blumenthaler Lehrer für Komposition und Musiktheorie am Nürnberger Meistersinger-Konservatorium, das 1998 zur Musikhochschule Nürnberg avancierte. 2014 wurde er dort zum Honorarprofessor berufen. Das Concerto Bavarese aus dem Studio Franken öffnet ein kleines Panorama von Volker Blumenthalers Schaffen. Hier zunächst Tableau Fugitif für Alt- und Kleines Orchester. Marion Steingötter singt begleitet vom Kammerensemble der Hochschule Nürnberg. Die Leitung hat Franz Killer. Thank you. architecte de mes féeries, je faisais à ma volonté. Werke von Volker Blumenthaler zu seinem 75. Geburtstag. Marion Steingötter sang die Tableau Fugitif für Alt- und Kleines Orchester. Franz Killer dirigierte das Kammerensemble der Hochschule Nürnberg. Die Pianistin Uta Walter spielt jetzt die drei Studien Metamorph. Thank you. Die drei Studien Metamorph von Volker Blumenthaler, interpretiert von Uta Walter. Blumenthalers Jason-Essay für 7 Instrumentalisten steht jetzt auf dem Programm hier im Concerto Bavarese. Werner Haider leitet das Ars Nova Ensemble Nürnberg. Unter Leitung von Werner Haider spielte das Ars Nova Ensemble Nürnberg den Jason-Essay von Volker Blumenthaler. Er steht heute im Mittelpunkt, dieses Concerto Bavarese. Am 2. Januar feierte er seinen 75. Geburtstag. Sein Canto per Violoncello Solo wird jetzt von Sigmund von Hausegger gespielt. Thank you. Volker Blumenthaler im Concerto Bavarese. Nach dem Cellostück Canto mit Sigmund von Hausegger nun das Blockflötenstück Parc des Labyrinthes mit Jeremias Schwarzer. Thank you. Jeremias Schwarzer an der Blockflöte mit der Komposition Parc des Labyrinthes von Volker Blumenthaler. Rooms ist der Titel der folgenden Komposition für Sopran, Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello und Perkussion. Wir hören das Ensemble Formings. Of the two, one faces, one in the air, there is a tremble, no doubt. There is a house around them of wood, of walls. The mark is silence. Everything has a series of tones like grass again. His path is cannot see. Shifted dust. On all he puts his hand on. Disorder. Papers and letters. And accumulations of clothing and bedclothes. And under his feet, the rock bunches. Into death. Thank you. some of the ears in the flock of the scrap of his voice. Some of the ears on the floor will press for the ground. Thank you. the crumpled back, following him to the three corners. One Way, Waking, The Colonel und Dream Hospital 3. Der Zyklus Rooms von Volker Blumenthaler hier in einer Einspielung mit dem Ensemble Formings. Carola Schlüter Sopran, Angelika Bender Flöten, Thomas Löffler Klarinetten, Peter Seljenka Violine, Wolfgang Lessing Violoncello und Bernd Malasch Perkussion. Teodore Ancelotti spielt am Akkordeon jetzt Blumenthalers Colore di Dissidio. I'm Thank you. Teodoro Ancelotti spielte am Akkordeon das Stück Colori di Dissidio von Volker Blumenthaler. Zum Abschluss dieser Sendung noch einmal das Ensemble Formings. Jetzt mit der Hommage à Josquin des Prez, Et homo factus est, von Volker Blumenthaler. Thank you. Das war das Concerto Bavarese zum 75. Geburtstag von Volker Blumenthaler. Zum Abschluss hörten wir seine Komposition Et Homo Factus Est, eine Hommage an Josquin des Prez. In einem Live-Mitschnitt von 2016 mit dem Ensemble Formings. Angelika Bender Flöte, Thomas Löffler Klarinette, Pavlos Antoniadis Klavier, Elvin Westbrook Violine und Wolfgang Lessing Violoncello.